Phänomenales. Vom Aufrechterhalten des Moments. Wenn es etwas gibt, was es mir wert ist, dass ich es aufrechterhalten möchte, dann hat das gewiss auch etwas mit dem gerade vorkommenden Moment bei mir zu tun. Dieser kann schön sein.